bin hochgeflogen, tief gefallen. Ich war ganz oben und hab Gott bei der Arbeit gesehen. Ich wurde in der Hölle, küsste dem Teufel den Arsch. Ich sah in den Himmel unten und in mein eigenes Grab. Ich trieb's mit Engeln, ich feierte Siege, ich triumphierte und verlor. Ich starb aus Liebe, ich habe viel verloren, doch nie meine Träume. Manche wurden wahr, die meisten aber blieben Schäume. Das sind leere Worte an einem toten Tag. Mein Hirn liegt im Nebel, zu viel Koks, zu wenig Schlaf. Zu viel von allem, ein kleiner Tod. Ich hab mich abgeschossen, ausgeknipst, mich selbst überholt. Ich wusste alles und hab alles vergessen. Ich kam, sah und siegte und hab Scheiße gefressen. Was immer dabei rumkommt, es kommt nichts dabei raus. Jeden Tag die gleiche Scheiße. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Das sind leere Worte an einem toten Tag. Mein Hirn liegt im Nebel. Zu viel Koks, zu wenig Schlaf. Zu viel von allem, ein kleiner Tod. Ich hab mich abgeschossen, ausgeknipst, mich selbst überholt. An einem toten Tag. Mein Hirn liegt im Nebel. Zu viel Koks, zu wenig Schlaf. Zu viel von allem, ein kleiner Tod. Ich hab mich abgeschossen, ausgeknipst, mich selbst überholt. Leere Worte, einem toten Tag. Mein Hirn liegt im Nebel, zu viel Koks, zu wenig Schlaf. Zu viel von allem, ein kleiner Tod. Ich hab mich abgeschossen, ausgeknipst, mich selbst überholt.